Radio. Jeden Mittwoch zwischen 3 und 24 Uhr. In der Mutterfunk. In welcher Geschichte es ist. An der Schiene 4. Ridu, Ridu. Guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rüdi Himmelsberger, verantwortlich für die Sendung. Wenn heute nicht der 17.02. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung oder wir sind hier live bei punkrockersradio.de im Stream. Und hier ist die Band, oder ihr zwei von der Band, der Lukas und der Kilian. Kilian, ja. Ich will immer Carlson sagen. Von der Band Carlson, ja. Genau, wir sind von Carlson. Hallo, schönen Abend zusammen. Moin, hi. Ja, ich habe eine Frage an dich, ja? Sofort am Anfang. Dieser super Jingle, ne? Ja. Bist du das, der da singt oder wie, was ist das? Nee, es sind zwei Freunde von mir, die machen eine Band, die heißt Geld et Nelt. Und die haben so ungefähr 200 Jingles bisher für mich produziert. Und die habe ich leider schon alle aufgebraucht und deshalb muss ich die immer wiederholen. Super geil, ey. Ich habe mich letztes Mal schon gefragt, ey, wer kommt auf sowas? Musikalisch absolut hochwertig auf jeden Fall. Ja, es ist auch ein Aufruf an alle da draußen. Ihr könnt gerne Jingles produzieren für die Sendung und ich spiele sie dann. Ja, cool. Das gehen wir auch mal weiter an unsere Jungs. Also das ist ganz einfach eigentlich, wenn man so ein bisschen Ahnung von der Technik hat und daheim betrunken sitzt mit seinem Kumpel und weiß nicht, was er machen soll, einfach mal ein Jingle nach dem anderen produzieren. Okay, hast du irgendwelche qualitativen Ansprüche an die Jingles? Oder ja, es soll nicht so lang sein. Ne? Ah, okay, also Jingle. Die Länge. Ja. Ein Jingle, ja. Ja, genau. Ein Jingle, ja. Das ist es nämlich. Und dann halt inhaltlich irgendwie das Pogo-Radio beim Bermuda-Funk jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Okay. Das sollte vielleicht auch noch drin vorkommen. Das kriegen wir hin, auf jeden Fall. Ja. Was auch ganz, also was sie halt auch benutzt haben am Anfang, das war, da gibt es ja so ganz billige Soundprogramme mit so eingebauten Sounds. Ja, und so Loops dann fertig schon, ne? Ja, dann genau. Kann man einfach zusammenbauen, ja. Und also kann man mit wenigen Mausklicks kann man da was Wunderbares zaubern. Drei Blöcke hintereinander, ja. Fertig ist der Jingle, sprichst noch was Cooles drüber und so viel zu betrunken und auch nichts vor. Ganz genau. Ja, wie macht ihr eure Songs? Genau so. Also Alkohol spielt auf jeden Fall mal eine ganz, ganz große und wichtige Rolle bei unserem Songwriting. Und ansonsten, ja, weiß ich auch nicht, kann man nicht viel zu sagen. So, Lukas, wie machen wir unsere Songs? Also wir sind ein bisschen umgestiegen. Früher ging also auch viel von unserem Sänger, dann also von Kilian hier. Kilian ist der Sänger bei uns in der Band. Aus und mittlerweile sind wir ein bisschen umgestiegen, machen, dass sich unsere Gitarristen viel Gedanken um die Songs machen, wie sie nachher klingen sollen und die kommen dann schon mit guten Vorschlägen auf jeden Fall in den Proberaum und dann ziehen wir das Ding gemeinsam dann auf. Also im Grunde läuft das dann doch eher klassisch ab, so, ne? Irgendwer hat eine Idee, wirft die in den Raum und dann versuchen wir das Beste draus zu machen. Die Kreativbolzen sind wir jetzt alle nicht, deswegen alles eher auf Lo-Fi-Schiene und irgendwer, der eine Idee hat, die wird sofort verwertet, weil das könnte die letzte sein, die wir jemals gehabt haben. Ja, Lo-Fi-Schiene, ihr habt ja jetzt eine neue Platte draußen, ne? Ganz die genau. Liegt hier. Outhouse-Eröffnung ist das gute Stück. Ja, Outhouse-Eröffnung und ich habe mich ja erstmal gewundert, warum die so cool aussieht, ne? Mit dem Schwarz, mit dem Matt-Schwarzen in diesem CD-Booklet. Ja. Und habt ihr ja erzählt, das habt ihr mit Autolack gemacht. Ja, wir haben uns da tatsächlich mal so anderthalb Tage, zwei Tage in die Garage gestellt und schön mit Karosserielack, Sprühdosen diese ganzen CDs besprüht. Das waren noch alte Dinger, die wir verwerten mussten oder wollten, weil wir A, keine Kohle haben und B, das Ding recyceln wollten. Und dann bot sich das eben an, das ganze Ding mit Karosserielack schwarz zu sprühen. Und so sind die halt so schön einzigartig matt schwarz geworden. Und wenn man die Nase ganz nah dran hält, dann nimmt man auch noch so ein bisschen Dämpfe mit. Also es genau so, nicht nur einen musikalischen Effekt, der dahinter steckt. Ja. Das ist Musik auf vier Dimensionen. Ne? Ja, auf jeden Fall eine gute Idee. Ja. Ja. Macht ihr auf jeden Fall einzigartig. Ja, genau. Ja. Auch vorne das Logo dann einfach draufgesprüht und halt mit weißem Lack. Und hier wahrscheinlich so ein Stempel. Stempel, ne, genau. CD. Wir haben uns ja. halt einen Stempel gebastelt. Ja. Und ja. Aber sonst ist ja alles bei euch ziemlich durchgestylt. Habt ihr da so irgendwie so Designer da oder Grafiker bei euch? Ja, ziemlich froh sind wir darüber, ja. dass ich schon vor 2 Jahren oder so habe ich mal einen Grafiker auf Facebook einfach gesehen, habe gesehen, er macht coole Sachen und die veröffentlicht er einfach nur so auf Facebook und auf seiner Homepage. Gar kein großer, der ist Student und habe halt einfach den halt habe den geliked und habe mir dann mit seine Sachen, habe den so ein bisschen verfolgt und es wurde halt immer besser über die Zeit und habe jetzt, als wir dann drauf und dran waren, halt ein Design für das für halt unsere erste EP halt dann zu suchen, bin ich dann wieder auf ihn zurückgekommen, habe ihn angeschrieben. Und er war sofort begeistert von der Idee und der unterstützt uns jetzt tatkräftig im Design auf jeden Fall. Das ist die Nepomuk-Illustration, kann man auf jeden Fall mal im Internet checken. Und ja, ein guter Mann und der hat das Cover eben von der CD. Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Also an die Leute, die da draußen sind und irgendeine Band haben und irgendwie, es gibt so viel massenweise irgendwelche Grafikdesign-Studenten, die brauchen sowas, so ihre Mappe auch, ne? Ja, ganz genau. Also ja. Man muss halt auch ein bisschen Glück haben. Wir hatten tatsächlich Glück. Viele wollen horrende Summen an Geld ja, haben. Ja, die Spinner. Am Schluss wollen sie einen Kasten Bier, wenn es hochkommt. Muss halt runterhandeln. Genau, man muss einfach hart im Verhandeln bleiben. Ja. Beim Justin hier, Nepomuk-Illustration, da war es tatsächlich so, dass wir uns sofort verstanden haben und er unsere Mucke cool fand und wir seine Kunst. Und dann hat sich das echt so sofort irgendwie ergeben, dass er für uns arbeiten wollte, wenn man das so doof nennen darf. Oder wir zusammen mit ihm gearbeitet haben. Und ja, wir sind super glücklich mit ihm, ist ein super netter Kerl und da passt einfach alles vom ersten Moment an. Ja. Und das wird noch eine lange Zusammenarbeit geben. Und er wird wahrscheinlich in Zukunft, wenn er das beruflich macht, wahrscheinlich nicht mehr so coole Projekte haben, sondern dann auf irgendwelche Brezelverkäufer dann halt die Werbung. Wenn er cool bleibt, wird er auch coole Projekte behalten. Also das liegt ja immer an einem selber, wo man da hin will. Ja, aber man muss ja da gucken, wo das Geld herkommt, ne, wenn man arbeiten geht. Ja. Will jetzt seine Miete bezahlen. Ja. Da bringt es ja nichts, so Bands halt einfach nur irgendwie geile Covers zu machen. Ne, da stimme ich dir auf jeden Fall zu, aber am Wochenende hat jeder mal so eine freie Minute, wo er auch für so eine kleine Band mal eine Stunde opfern kann. Am Wochenende ist halt auch Wochenende für Grafiker. Ja, ja, eigentlich. Ja, genau. Dann will man nicht irgendwie wieder am Computer sitzen da, einsam heulend. Und einsam heulend, genau. Was man bei dem sagen darf, bei dem Justin, der sitzt eben nicht nur am Computer, das ist alles wirklich handgemalt, gesprayt, der arbeitet da wirklich noch viel mit Farben und Sprühdosen und digitalisiert das erst nachher. Also das ist echt ganz cool. Das ist nicht so ein Grafiker, der hauptsächlich am Rechner sitzt und sich die Bildchen da mit Photoshop zusammenschiebt und bastelt. Pixel schiebt. Genau. Ja, der Hoshi, mein Online-Redakteur, der fragt gerade, aus welchem Grund habt ihr euch nach Carlson vom Dach benannt? Der Klassiker. Haben wir ja gar nicht. Also man kann prinzipiell sagen, dass wir uns Carlson genannt haben, weil wir auf gar keinen Fall bei Google gefunden werden wollten. Auf gar keinen Fall. Ja. Die ersten Ergebnisse sind nämlich tatsächlich immer irgendwelche schwedischen Eishockeyspieler oder Carlson vom Dach. Und dann haben wir uns gedacht, um uns zu verstecken im Internet, nennen wir uns einfach Carlson. Sehr schlau, aber ihr werdet nicht rausfinden, ob jetzt irgendwie eine Band euch plötzlich verklagt, die auch so heißen. Ja, wir haben tatsächlich schon Bands gefunden, die Carlson heißen. Also Lars Carlson Band in Schweden, kann auch jeder, sollte die mal anhören. Die machen lustige, richtig coole Folklore-Musik, machen die mit Akkordeon und ein bisschen poppigen Beat dahinter. Also ist auf jeden Fall mal so 2-3 Minuten Zeit wert. Ja. Aber ansonsten, ja. Ja, und ansonsten, wie der Name eigentlich an sich entstanden ist, wir hatten halt ein altes Bandprojekt und sind dann in der 3 von 4, die jetzt aktuell dabei sind, der Marius, unser Gitarrist, der ist jetzt seit letztem Jahr, seit 2015 im Juni ist der dazugekommen und vorher waren wir halt zu dritt mit einem anderen Bandprojekt und der Kilian ist halt in den Proberaum gekommen und wir waren halt auf der Suche nach einem neuen Bandnamen und unspektakulär wie es ist, hat er halt gedacht, Carlson wäre eigentlich ein ganz cooler Name so. Und dann, wie es der Zufall wollte, in dem Moment haben wir dann festgestellt auch, dass alle unsere Großväter tatsächlich Karl hießen. Ja, also das war wirklich Zufall. Also, aber und dann haben wir halt gedacht, gut. Jetzt haben wir auch eine Story zum Namen. Jetzt haben wir auch eine Story zum, und das ist halt nicht, es ist halt passend so. Passend in diese Rubrik von Pogo Radio. Zufälle gibt's. Ganz genau. Ja. Was schreibt hier der Hoshi? Aber der Carlson ist schon auf dem Cover der Ghetto Setup Files. Oh, was das immer wohl sein mag. Wisst ihr, was er meint? Die ja. Ghetto Setup Files? Nee. Den habe ich noch nie gehört. Nee, wahrscheinlich hat er wieder irgendwas gegoogelt und hat was gefunden. Ersten Treffer direkt. Ja. Aber genau, der Carlson, das ist ja gar nicht unser... Ja. Das ist übrigens, was gerade eben als erstes lief, das Lied vor ungefähr 10 Minuten, das war von der Band Reiz aus Mannheim. Mit dem Lied Arbeitstitel 6. Jetzt werden wir mal was spielen von Carlson. Lass mal, wenn du ehrlich bist, reinhören. Jo, so, der zum Opener. Anfang was Flottes. Alles klar. Schieb's da gerade mal richtig hin, dass es passt. Regler runter und es geht los. Das war ein Carlson und ihr macht ja, wie man es nicht schwer überhören kann, Pop-Punk oder sowas, ne? Oder Pop-Indie-Punk, irgendwie sowas in die Richtung, ganz genau. Also so ganz festlegen wollen wir uns auch gar nicht. Was ist denn eigentlich Indie heute, 2016? Das ist ganz lustig. Hatte weil Indie heißt ja eigentlich Independent-Musik, aber Independent ist ja eigentlich, Na? Ich habe heute auf der Arbeit noch eine Diskussion mit einer Kollegin gehabt, oder beziehungsweise, was heißt Diskussion, ich sollte ihr auch erklären, was heißt denn Indie? Und wenn man so einem normalen Radiomusikhörer versucht, Indie zu erklären, dann kommt bei mir in meinem Kopf dieses Argument, kennst du Manu Diao? Das ist Indie-Musik im Radio. Mhm. Ist aber eigentlich nicht das, was wir unter Indie verstehen. Im Grunde ist es, wie du sagst, ist Independent-Musik, Gitarrenmusik, die alternativer klingt, aber doch noch von den Harmonien her irgendwie eher für den Mainstream gemacht ist, wenn man das mal so ganz blöd in eine Kiste packen möchte. Also ich bin ja ein alter Hund, ne? Und früher war halt Indie war halt das, was da gab es halt die großen Major, Ja. Und dann gab es halt die kleinen Independent-Labels, genau, die es ganz schwer hatten, weil sie so klein waren. Wenn und du von der Labelkiste her das Ganze betrachtest, kann man das so selten ja sehen. Ja, allerdings ist es ja, heutzutage gar nicht mehr so, kann man auch als kleines Indie-Label genauso gut Platten verkaufen, ohne Probleme wie Universal. Genau. Ja, was für uns dann dieser Indie-Aspekt war, weil wir das mit in unserer Genrebeschreibung mit aufgenommen haben, ist halt tatsächlich der, dass wir das alles DIY machen, uns kein krasses Label suchen werden und auch gar nicht bekommen würden. Und es ja, halt doch, also es gibt ja schon angenehme Labels, die euch Menge Arbeit abnehmen und ihr euch machen lässt, was ihr zu tun habt. Ja, aber willst du das als Musiker? Willst du nicht so die Dinger noch so ein bisschen die Fäden noch selber ziehen und willst du nicht selbst der Herr deiner Kunst sein? Also ich kenne genügend Label-Bosse in Anführungszeichen, die sind ganz coole Leute, die lassen euch einfach machen und da macht ihr auch keinen großen Vertrag, sondern die übernehmen halt einfach eure CD, so wie sie ist, in ihr Potpourri oder wie heißt es, Portfolio? Portfolio. Mit Potpourri. Portfolio. Portfolio rein und vertreiben das dann halt in einem Package irgendwie und fertig. Ne? Und dann seid ihr sozusagen, als Musiker habt ihr dann halt dieses Thema weg, so wie jemand, der sich einen Lohnsteuermensch holt, um die Lohnsteuer zu machen. Schon gut, aber also hat man denn auch den Anspruch direkt als Newcomer-Band quasi, wenn man, ich meine, wir haben jetzt gerade unsere erste Platte draußen, haben wir ja noch gar nicht den Anspruch. Irgendwie. Ja, ihr habt nicht den Anspruch, aber ich habe schon gesehen, ihr habt eine GbR gegründet, kann es sein? Ja, wir haben... Gutes Thema. Ja. Ja, voll Punkrock und so. Wir haben eine GbR gegründet, einfach weil wir aus Erfahrungen heraus gemerkt haben, dass Veranstalter das öfter mal von uns gefragt haben, dass wir denen Rechnungen nachher ausstellen sollten, auch so wegen der Gage und so Spielereien. Mhm. Und dann war uns das irgendwann zu link, wenn da doch irgendwer mal hinterfragt. Wir konnten natürlich einfach eine Rechnung schreiben zum Beispiel, die hätte aber ja niemals irgendwie, wäre die rechtskräftig gewesen. Und aus der Erfahrung heraus haben wir einfach gesagt, wir gründen eine GbR, das ist ja auch kein Aufwand. Ach so, als Privatperson kannst du jedem eine Rechnung schreiben. Natürlich kommt das auf dich zurück. Keine Ahnung. Aber er spielt ja auch jetzt bald im AZ Köln, ne? Genau, im AZ am 9.3. Also da braucht er nicht unbedingt eine GbR sein. Nee, dafür brauchen wir tatsächlich keine GbR sein. Aber wir haben halt vorher auch Musik gemacht und haben einfach aus der Erfahrung heraus gesagt, dass es vielleicht sinnvoller ist, dass, wenn wir es machen, von vornherein auch so zu machen. Ja, ob das jetzt irgendwann von Nützen sein wird, wissen wir selbst nicht. Ich habe keine Ahnung, wie kompliziert sowas ist. Du musst wahrscheinlich zum Finanzamt gehen und da irgendwie was unterschreiben, ne? Ja, also man kann sich alles schon im Internet runterladen. Ach so. Und das cooles Thema auf jeden Fall. also wie gesagt, man kann das alles im Internet runterladen und das dann einreichen, unterschrieben, alles per Post und dann telefoniert man ein, zweimal, schaut, ob man alles halt parat hat und dann, Ist die Sache auch quasi schon geritzt. Ja, also es geht ja darum, es gibt ja auch ein, zwei Bands, die hier vielleicht zuhören oder Bandmitglieder, die zuhören und die wollen dann vielleicht mal wissen, ob das so, ob man sowas braucht, ob sowas cool ist. Also nicht cool jetzt in dem Sinne, dass die Fans, die 15-Jährigen jetzt sagen, ihr seid ja Kommerzschweine. Wir sind eine Firma, ganz genau. Wir versuchen das auch gerade einfach nur schön zu reden, aber letztlich ist es so, dass wir ein kommerzielles Unternehmen aufziehen und echt viel Kohle machen wollen. Nein, es geht nicht darum. Es geht darum, ich rede jetzt, also die Information geht jetzt an die Leute, die jetzt in einer Band spielen, die jetzt kein GbR haben. Genau. Ob die sich vielleicht mal überlegen soll oder die sich vielleicht schon die Überlegung gemacht haben. Ja, also ob das für sie ein reizvolles Thema ist, vielleicht auch eine GbR zu gründen. Also, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr glaubt wohl nicht, dass so Bands wie Toxoplasma und Slime keine GbR sind. Ganz genau. Es sind alle GbR. Ja, also es hat auf jeden Fall... Schreiben es bloß nicht auf ihre Webseite. Ja, okay. Also ich meine, es hat natürlich einige Vorteile. Man hat Verträge und so weiter. Man hat auch interne Verträge, wodurch natürlich auch vielleicht, wenn es mal zu irgendwas kommen sollte, wer weiß, wo das noch alles hinführt, dann hat man auch Verträge intern geschlossen. Proberaummieten. Genau. Und so weiter. Ja. Also und in der Großstadt hast du bei Proberaummieten echt, da bist du bei 500 Euro pro Proberaum. Also ja, und dann genau. Also ich meine, wir kennen das, wir proben ja auch in Köln. Ja. Und zahlen Proberaummiete, aber auch ganz andere Dinge. Es geht ja auch, wir haben jetzt gerade die EP veröffentlicht oder veröffentlichen die am 20. Ihr könnt ja ein eigenes Konto anlegen, kann das sein? Richtig, genau. Ja. Und haben dann halt ein eigenes Konto, worüber alle Abbuchungen halt stattfinden. Man hat halt eine sehr gute Transparenz für alle Bandmitglieder. Man hat die Bandkasse liegt nicht bei irgendwem im Schrank, sondern ist halt für alle einsichtig. Also man, jeder kann da reingucken, jeder kann die Ausgaben checken. Hat jeder eine EC-Karte für euch? Nee, nur wir beide. Nur wir beide. Kreditkarte ohne EC-Karte, ja. Ohne Limit. Ah. Ohne Limit, ja, ja, genau. Direkt ohne Limit, ja, ja, eingerichtet. Cool. Und nee, aber es werden einfach auch interne Dinge geklärt, wie zum Beispiel, was passiert mit dem Equipment, was man sich zusammen kauft während der Zeit, wo man zusammen ist. Was passiert bei einer Auflösung, weil über solche Dinge muss man natürlich auch immer nachdenken, auch wenn man jetzt natürlich gerade noch nicht über Auflösungen nachdenken will. Ja, das ist genau wie mit einem Testament. Da denkt man, ihr geht so mit dem kompletten dem Stress halt aus dem Weg oder den Ärgernissen, die so eine normale Band halt hat. Ne? Genau, also ja. Ich meine, wir sind alle Freunde, da wollen wir uns nichts vormachen, da müssen wir auch nicht irgendwie um heißen Brei reden. Wir sind Freunde und wir werden auch immer Freunde bleiben, das sagen wir jetzt. Mhm. Aber man kennt das ja allzu oft in 15, 20 Jahren, wie sich die Wege dann irgendwie trennen oder dann kommt mal ein blöder Streit dazwischen oder sonst irgendwas und dann ist man sich doch nicht mehr so einig und dann kann so ein Vertrag einem dann wahrscheinlich doch irgendwie helfen oder ja. Ja. Wie auch immer. Jedenfalls hat man so ein Ding und dann ist man einfach von vornherein irgendwie solchen Dingen halt irgendwie. Aber ihr seid jetzt mal so wirklich am Anfang, ne? Also ihr habt jetzt so Facebook-mäßig so 300 Likes oder was? Ich glaube, wir haben jetzt knapp die 400er Marke überschritten. Ja. Karlsson an sich gibt es seit 2013. Mhm. Wie gesagt, damals aus einem alten Bandprojekt entstanden. Und wir haben jetzt anderthalb, zwei Jahre fast im Proberaum gehangen, unseren Style versucht zu finden, unsere Musik zu finden, Songs geschrieben. Dann kam im Sommer letzten Jahres eben der zweite Gitarrist, das vierte Bandmitglied dazu. Und dann ging es halt echt weiter, weil wir dann unseren Sound wirklich stehen hatten. Haben dann die EP aufgenommen und wir stehen jetzt quasi mit der EP wirklich am Anfang mit der Band in der Öffentlichkeit zu stehen, wirklich. Ja. Ja, genau, haben wir jetzt auch dann jetzt halt das Booking, wenn man so nennt, ja klar, haben wir es dann auch angefangen, halt ein bisschen aufzuziehen. Wir haben viele Promo-Mails natürlich. Also das macht auch. Das selbst alles, ne? Allgemein alles selber, also ja. Alles selbst. Und dann halt so Wochenende Booking oder wollt ihr auch irgendwie euch Auszeit nehmen und dann halt sagen, wir machen jetzt mal einen Monat oder sowas. Ja, das ist halt auch nicht, wir sind jetzt auch keine Studenten mehr alle. Ja. Wir haben unsere beiden Gitarristen, sind beide noch Studenten. Kilian und ich stehen aber schon im Arbeitsleben, also gehen ganz normal arbeiten unter der Woche. Von daher sind Auftritte am Wochenende natürlich einfacher für uns zu organisieren. Ja. Wenn es aber unter die Woche geht, ist auch natürlich kein Problem. Seid ihr eigentlich so im Durchschnitt? Im Durchschnitt sind wir 23, glaube ich. Ja, 3, genau. 24, also. Ja. Da lachst du jetzt, ne? Ja. Ja. Ja, eine kleine Jungs sind wir, genau. kleine Jungs, die jetzt versuchen, eben ein bisschen rauszukommen. Haben jetzt auch in Hamburg einen Auftritt am 18.06. Wo? In der Puka-Bar. In der Puka-Bar, genau. Sagt mir jetzt nichts, egal. In der Seitenstraße von der Reeperbahn. Ah, ja. Mhm. Und ja, da spielen wir halt am 18.06. An alle Veranstalter raus. Nee, wir versuchen halt dann am 17.06. auf jeden Fall noch was Richtung Norden eben zu kriegen. Wir hatten jetzt schon Kontakte in Münster, wo wir. Ja, wie ist es eigentlich so als Indie-Band, ne? Mhm. Also das mit dem Punk, das kann man jetzt mal. Ich sag mal so, ne? Also es gibt unheimlich viele Bands, die so ein bisschen Punkrock-mäßig klingen, besonders wenn sie noch so am Anfang so ein bisschen so. Rumrumpeln, ne? Wenn der Sound noch ein bisschen rauer ist. Ja, genau. Also wenn man jetzt sich jetzt mal ganz böse gesagt so ein Silbermond-Demo-Tape anhören würde, könnte man auch sagen, da ist Punk drin. Danke. Ja, nee, ja, ist, ja, ja, ja, ja. Ne? Oder Revolverheld oder wie sie alle heißen, ne? Okay. Also so dieses neue, oder neu ist es nicht mehr, aber dieser deutsche Ja, es gibt ja so einen deutsch oder was, ne? Hype auch. Gitarrenrock, ja, klar. Ja, genau. Aber um uns da mal aus der Misere zu ziehen, könntest du ja mal Alpha-Tier anmachen, dann haben wir direkt einen musikalischen Kontrast zum ersten Song. Und dann sieht man vielleicht so die musikalische Vielfalt, die Karlsson haben. Okay. Fetter an deinen Fingern. Ja, das war jetzt Alpha-Tier und ihr habt jetzt gemeint, das klingt jetzt ganz anders wie das andere. Ja, absolut. Ja, wahrscheinlich habe ich da irgendwas nicht mitbekommen. Aber ich wollte ja noch was anderes erzählen, ja, oder was anderes fragen euch. Und zwar jetzt diese Beispiele, die ich genannt habe, jetzt mit Silbermund und mit Revolverhelden, was ich alles, ne, was ich ja auch irgendwo mal, ich glaube, irgendwie independent nennt oder nannte oder keine Ahnung, ja. Ne? Also ist immer so manchmal die Vorstufe zum Pop. Ne? Erst war es eine Indie-Band und dann war es eine Pop-Band, ne? Oder halt. Ja, gibt es ja ein cooles Beispiel, Jupiter Jones, oder? Also das zum ist Beispiel, eigentlich ja. mein Lieblingsbeispiel. Das ja. war einfach eine der geilsten deutschsprachigen mhm. Bands im, ich nenne es jetzt mal Punk-Bereich. Oder ja, es ist ja irgendwo auch Indie-Punk, irgendwas in die Richtung mhm. ist es ja. Und die Jungs machen das jetzt seit 15 Jahren und irgendwann bist du Mitte 30 und fängst an zu überlegen. Mhm. Und dann musst du Kohle verdienen, weil du ja Mitte 30 bist. Vielleicht hast du eine Frau, vielleicht bist du Vater geworden mittlerweile, du hast ein Kind. Und dann fängst du an abzuwägen. Mache ich jetzt die Indie-Punk-Tour weiter, die eigentlich geil ist, auf die ich richtig Bock habe, oder schreibe ich mal so einen Song wie Still oder das, was mittlerweile kommt, das klingt ja wie pur, und verdiene aber Geld damit und kriege meine Miete bezahlt und meine Rechnung bezahlt. Das ist, glaube ich, so dieser Schritt oder dieser Kompromiss, den viele Bands eingehen müssen irgendwann, wenn sie es 10, 15 Jahre gemacht haben, weil sie A, die Zeit nicht mehr haben, irgendwie ständig auf Tour zu sein und keine Kohle dabei zu verdienen. Oder nehmen es halt als Dauerhobby, ne? Wie jetzt halt Bands wie Spermbirds oder so, die halt dann halt in ihrem Beruf mehr oder weniger erfolgreich sind, also im normalen Leben ja. halt, ne? Und dann halt als Ausgleich halt dann die Band haben, die ihnen denen irgendwie so ein bisschen Sinn im Leben gibt. Ja, gibt's ja auch Captain Planet zum Beispiel, machen das ja auch. Die spielen dann irgendwie ja. ihre Handvoll Konzerte im Jahr, sind aber trotzdem eine ambitionierte Band, aber gehen halt nebenher arbeiten. Wie gesagt, da muss man sich als Band dann einfach entscheiden, ja. was man für einen Weg einschlagen möchte. Ja, nee, worauf ich noch hinaus wollte, also wenn du jetzt einfach so eine Punkband bist, ne, dann hast du deine, ist irgendwie alles so ein bisschen so wie in einem Sandkasten. Du bist nicht kommerziell unterwegs, du spielst halt dann am Wochenende in irgendwelchen Jutzen oder in irgendwelchen AZs. Mhm. Und da gibt es dann halt eine Sojasuppe oder sowas und einen Kasten Bier und einen Pennplatz, irgendwie Matratzen im Keller mhm. und alles ist schön, ne? Und alles ist gut, du hast dein Stammpublikum, das dir hinterherreist vielleicht sogar und dich abfeiert, wo die Namen auf den Jacken stehen und alles mhm. ist schön, ne? Allerdings ist es ja nicht, das ist ja mehr so eine Scheinwelt, weil die meisten denken, ja, du kannst davon leben, du bist ja Musiker. Ja, ja. Aber das ist ja Quatsch, weil du musst ja tagsüber dann irgendwie unter der Woche arbeiten gehen und das machst du nur am Wochenende. Also du spielst eigentlich mehr oder weniger nur, als wärst du Musiker. Weil das machst du nur so, ne? Ja, genau. Allerdings, wenn du den Schritt machst irgendwie und sagst, du machst das jetzt beruflich, dann spielst du in einer ganz anderen Liga. Da gibt es nämlich keinen Sandkasten mehr, nämlich da gibt's nämlich, dann ist es Arbeit. Genau. Und die Arbeit, die muss ich rentieren, weil du arbeitest ja nicht für wie dieser, was ich, 5 Leute im kleinen Wagen fahren für 50 Euro irgendwo nach hin und dann kriegen sie am Schluss dann irgendwie Papierbons und dann war's das, ne? Also das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, aber da redet man ja auch dann, also auch von der Ambition. Und ich denke mal, das ist als Pop- oder Indie-Band ist es schwieriger, irgendwie einen Fuß reinzukriegen. Weil das ist ja dann richtig ja Business, als wenn du jetzt einfach so eine kleine Punkband bist und einfach so vor deinem Stammpublikum spielst und deine Fans hast. Ja. Und dann mal im Sonic Ballroom und so, ne? Das ist ja alles ganz toll und schön, wirst abgefeiert und alles, ne? Im AZ, ne? Aber als Popband spielst du ja meistens vor Leuten, die eigentlich für sich Musik überhaupt nicht interessieren. Das kommt ja drauf an, was man für ein Publikum ansprechen will. Ja. Ich meine, natürlich kann man uns irgendwo vorwerfen, dass es sehr poppig klingt, weil die Produktion auch stellenweise in so eine Pop-Richtung geht. Aber trotzdem haben wir ja die Ambition, gar nicht irgendwie damit groß Geld zu verdienen. Und wir spielen ja auch lieber im AZ in Köln. Und das Publikum, was da ist, kommt ja auch mit uns klar. Deswegen sehe ich den Konflikt da vielleicht gar nicht so extrem. Das ist einfach eine Sache, wie man sich als Band da einig geworden ist und untereinander einig geworden ist. Also man kann auch unkommerziellen Pop machen, was ja sicher widerspricht, weil Pop heißt ja populäre Musik. Ja, populär, aber nur deswegen, weil die Leute die Musik zugänglich finden und die Musik gerne hören. Weil sie Pop, eingängig ist. Genau, Pop ja. heißt ja nicht, dass es kommerziell sein muss. Also das geht oft einher mit diesem Begriff Pop und alles, was im Radio läuft, ist Popmusik unkommerziell. aber wie viele Künstler gibt es, Singer-Songwriter ist ja auch Pop und das ist auch oft ganz eingängige Musik, und wie viele Künstler gibt es aber, die davon auch nicht leben können und auch gar nicht davon leben können wollen, weil sie einfach nur Musik machen möchten. Und nur weil das auf einem qualitativ sehr hochwertigen Niveau ist und man vielleicht nicht so, ich sag jetzt mal, rotzig oder ranzig klingen will, wie das bestimmte Punkproduktionen tun, würde ich das jetzt nicht irgendwie schlecht reden wollen. Ja. Ja, genau, also ja. Ja, dem gibt es eigentlich nicht mehr viel hinzuzufügen. Ja. Und ja, klar, das ist jetzt auch, weiß ich nicht genau, wo das jetzt mit unserer Platte halt hingeht. Zieht nicht nach Berlin und macht dann irgendwie. Ja, genau. Nee, also das ist definitiv nicht der Plan. Ja. Wir sind froh natürlich über jeden Hörer, den wir kriegen. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, Entschuldigung, natürlich auch Hörerinnen natürlich. Klar, insofern sind wir natürlich da auch irgendwo Pop gepolt, sage ich jetzt mal, dass wir natürlich auch einige Hörer damit erreichen möchten. Aber wie gesagt, wir wollen halt auch unsere Mucke machen. Und wie man es dann letztendlich nennt, ist uns ja dann auch irgendwo dann auch egal. Also. Ich finde auch, wir verfahren uns gerade total in so eine Genre-Diskussion hier. Pop, Punk, Indie. Das Gleiche, was du eben zu Indie gesagt hast, könnte man auch so zu Punk sagen. Was ist denn überhaupt noch Punkrock? Es gibt diesen Street-Punk, dann gibt es Skate-Punk, Pop-Punk, also ne. Ja, das ist eine gute Frage. Zum Beispiel, was mir einfällt, Turbostart kennt ihr ja, ne? Ja, klar. Die waren ja, die sind ja auch... Also eine Band, die auch nicht so genau wissen, wo stehen sie, sind sie jetzt irgendwie eine Punkband, sind sie eine Indie-Band, ne? Oder dann das eine Lied ist von Formal Lies oder was, da dieses, ne? Ja. Das dann so durch die Decke schoss und dann auch sogar irgendwie überall gespielt worden ist. Dann war auch die große Frage, wohin geht die Reise? Ja, aber auch da würde ich die Frage wieder so beantworten, die Typen machen das auch seit 15 Jahren jetzt, ne? Und die haben das 15 Jahre auf einem Level gemacht, das war ambitioniert, das war Punkrock und die sind natürlich immer noch Punk, aber auch da merkt man gerade eine Entwicklung dahin, dass die auch älter werden, vielleicht auch gucken müssen, dass sie ihr Leben finanziert bekommen, und dann geht man zu einem Major-Label und investiert halt mal eher 40.000 Euro für ein Album mit Promo und allem, anstatt das irgendwie für 10.000 Euro eher im DIY-Style, aber trotzdem. Ja, das Traurige ist halt, dass die Band dann halt auch wirklich auf einem, ja, halt, die sind zwar dann bundesweit bekannt, aber leben dann halt auch auf einem Level von einem Student mit BAföG, ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, das ist halt immer so die Schattenseite dann trotzdem. Man opfert sehr viel Zeit und Geld und hat trotzdem nicht viel, was zurückkommt. Und kriegt dann noch den Kommerzvorwurf gemacht von irgendwelchen 15-Jährigen, die bei ihren Eltern wohnen. Genau. Auch wenn die gerade ein echt gutes Ding rausgehauen haben jetzt, Turbostart, mit dem neuen auf jeden Fall. Das ist eine super Platte auf jeden Fall. Muss man im Ganzen hören, um sie richtig gut zu finden, so die einzelnen Tracks an sich. Ja, genau. Auch mehrmals. Mehrmals, und ja, aber die wird und wächst auf jeden Fall. Seid ihr euch auch bewusst, dass ihr Unterhaltungsmusik macht? Ist immer Unterhaltungsmusik, und, ist Kulturgut, also Kulturprodukt. Wie weit würdet ihr euch darauf einlassen, jetzt irgendwie den Schritt zu machen, irgendwie jetzt bei Live 1 Interview zu machen und danach dann irgendwie Bundesvision Song Contest und sowas? oder steht es überhaupt nicht zur Diskussion? Aber seid ihr dafür offen für sowas? Also gerade mit der alten Band sind wir öfter gefragt worden, warum macht ihr denn nicht in der Castingshow mit und so Sachen? Ja. Und wir haben uns da immer gegen gewehrt. Also da sind wir uns dann doch irgendwie... Ja, okay, Castingshow, also da denkt man gleich an Dieter Bohlen, das ist natürlich unterstes Niveau, das hat mit der Sache nichts zu tun. Aber es gibt ja schon irgendwie Sachen, die sind ein bisschen anspruchsvoller oder ein bisschen... ich weiß gar nicht. Ohne, dass man sich selbst verarschen muss. Waren das Adula? Die haben doch auch mal... haben die nicht bei diesem Rap-Contest da mitgemacht, glaube ich? Und... das ist ja auch eine Band, die kommt ja aus dem Indie- und Punk-Bereich, und ich glaube auch nicht, dass sie sich irgendwas haben vorwerfen müssen danach. Also es ist immer die Sache, in was für einem Rahmen man das macht und wie man sich als Band da verkauft. Ja, es hat zum Beispiel eine türkische Band bei dem Eurovisions-Dingens mitgemacht, diese Athena. Das ist eine türkische Punk-Ska-Band. Gerade wirklich nix, ja. Athena heißen die. Und die haben da auch mitgemacht, für die Türkei haben wir da gespielt. Ja. Was ja eigentlich auch cool ist. Ja, also Bundeswehr oder diese Eurovision Song Contest bin ich jetzt auch nicht so gut informiert. Ja. Ist auch ehrlich gesagt jetzt, weiß ich gar nicht, nicht so unser Thema. Ja, wenn jetzt die Kassierer dabei gewesen wären, ne? Ja, okay, wenn aber das geklappt hätte, dann wäre das natürlich eine feine Angelegenheit gewesen. Ne? Ja, das hebt das ganze Ding auch. Hätten wir jetzt hier sitzen können und sagen können, ja klar, machen wir das. Ey. Ja, die Kassierer waren schon mal dabei, dann ist auch alles cool. Ist auch Punkrock dabei zu sein. Ja. Genau. Dann, nee, also so weit haben wir noch nicht gedacht, und wenn das irgendwann mal im Raum stehen sollte, dann kann man sich halt bestimmt nochmal brainstormen und irgendeine coole. Eine gute Lösung, ja. Wie man da wieder fein rauskommt, sich überlegen. Ja. Ja, genau. Ja, der Hoshi hat noch eine Frage. Okay. Der Hoshi. Was fragt er denn? Angenommen, es wäre sicher, dass ihr als Musiker gut leben würdet, unter der Bedingung, dass ihr nur Schlager spielt und euren Bassisten rauswerft, würdet ihr das machen? Dann hätten wir keinen Sänger mehr. Ja. Genau. Ja. Also Bassist gleich Sänger. Ja. Hoshi, schade. Geht nicht. Nee, aber auch. Auch dafür. Ja, nee. Es gibt ja so Musiker und so Musiker und so, also Unterhaltungsclowns ist halt, also so Musiker. Ich habe mal einen gekannt, ein Kumpel von mir, der kommt aus so einer Familie, die Cover, so eine, in so einer Coverband. Also die ganze, so wie so Art wie Kelly Family. Ja, da kann man richtig Geld mit verdienen. Und das ist halt ihr Beruf. Das sind alles Berufsmusiker, ja. Inklusive. Ja. Die Kinder sind auch Berufsmusiker und die spielen dann halt als Coverband für Festivitäten. Die kannst du uns so anmieten. Mhm. Was? Ja, gut, aber ich meine, dann hätten wir doch gleich Karlsson vom Dach nennen können. Aber das hat nichts, das hat aber nichts mit dem Sinne von Künstler zu tun, sondern das sind Dienstleister. Genau, das sind auch keine Künstler mehr. Die spielen halt perfekt ihre Instrumente, aber die spielen die erstmal nach und irgendwie. Das ist halt wie ein DJ, der für Hochzeiten halt auflegt, ne? Ich unterstelle denen jetzt mal, dass sie nicht genug eigene Kreativität hatten, um selbst eine Band zu gründen mit eigenen coolen Songs und nicht den Ehrgeiz hatten, sich damit hochzuspielen. Dann ist es halt tatsächlich einfacher, wenn man damit Geld verdienen möchte. Und das ist halt eine andere Herangehensweise halt, ne? Genau, das ist halt tatsächlich eine geschäftliche Herangehensweise dann irgendwo. Immer noch besser als irgendwo an der Kasse sitzen. Vielleicht. Ja, es gibt ja auch andere Jobs, die man machen kann, als an der Kasse zu sitzen, ne? Ja, klar, aber man kann sich das nicht immer aussuchen. Jo, ja. Ja. Das stimmt wohl. Ja. Komm, jetzt spielen wir mal was von einer Band aus Berlin. Wahrscheinlich kommen sie auch aus. Irgendwo aus Hinterpforzingen oder sowas, sind dann nach Berlin gezogen und machen Street-Pop. Ah. Oh, ja. Okay, ja. Haben wir jetzt direkte Konkurrenten hier. Ja, genau. Habe ich dann noch irgendwelche Informationen zu der Band? Das neue Album heißt Rausch und das Lied heißt Staub und Drogen. Habe ich schon gesagt, wie die Band heißt? Vize-Diktator heißt die Band. Spielen wir jetzt. Ich steig mal durch Ruine. Ich hab dich verloren und halte in den Händen Staub und Drogen. Das war ein Vize-Diktator. Wir haben uns gerade drüber unterhalten, dass es eigentlich inzwischen scheißegal ist, was so ein Genre man bedient, ob das jetzt Pop, Schlager oder Crust wie, egal. Hatecore ja. oder sonst irgendwas ist, kommt immer auf die Attitüde der Band an. Es gibt ja auch Mainstream-Bands im Hardcore mittlerweile, ne? Obwohl das ja so alternativ sein soll ja, und so es, Indie. Es ja. gibt auch Nazi-Bands, die klingen wie eine Punk-Band. Pfui. Ja. Ja. Wollen wir uns auch von distanzieren. Ja. War's gut auf dem Klo? Boah, das war super nötig ja. gerade. Gut, dass du mal hier Vize-Diktator gespielt hast. Hast du sie gekannt? Nö, ich nee. hab die nicht gekannt, aber hat sich nicht schlecht angehört auf jeden Fall. Gute Mucke. Muss man sich mal merken auf jeden Fall. Mhm. Ich hätte vielleicht noch ein paar Infos jetzt so Konzertdate-mäßig. Sind wir auch unterwegs, jetzt haben wir ein bisschen was gebucht bekommen dann doch über unsere DIY-Schiene. Am Samstag spielen wir in Düsseldorf. Für die Hörer aus Düsseldorf, die dabei sein sollen. Und Hörerinnen. Und Hörerinnen, ich entschuldige mich auch diesmal. Im AK 47, das ist nämlich der Punkschuppen in Düsseldorf überhaupt, ja. da spielen wir. Und eine Woche später auch wieder in Düsseldorf, im Route 66. Das wären so die nächsten Dates. Also Route 66 klingt jetzt aber noch einer alten Biker-Kneipe, ne? Route 66 ist auch irgendwie so eine Musikkneipe-Bar. Ja. Da sind wir als Vorband von unseren Freunden Datenschmutz. Die haben da ihre Release-Party. Ja. Und da dürfen wir ja. mitspielen. Genau, weil die haben nämlich auch eine neue EP veröffentlichen, die jetzt die Trümmertouristen. Mhm. Und genau, da sind wir sehr glücklich drüber, dass wir die kennengelernt haben. Klingt aber jetzt ein bisschen nach Punkrock, ne? Datenschmutz. Das ist tatsächlich dann doch eher Punkrock, ja. was du wahrscheinlich auch unter Punkrock verstehst, ja. Mhm. Ja, genau, ist alles auch wahrscheinlich, wenn man den Titel hört, Trümmertouristen und Datenschmutz. Ja, ja. klar, das ist alles, ja, genau. Also ihr bewegt euch. Also so von Auftritten her bewegt ihr euch ja schon so in der Punk-Ecke, ne? Ja, unser Netzwerk ist halt auch da, unser Freundeskreis hält sich da auf, deswegen bewegen wir uns schon da und das ist auch das, wo wir hinwollen, wo wir uns auch irgendwie sehen, deswegen... Also vom Publikum, ihr wollt ja keine Idioten sehen in Hawaii-Hemden. Ich will keine Idioten im Hawaii-Hemden sehen. Ich habe übrigens auch eins, aber egal. Das Hawaii-Hemd kann ja auch cool getragen werden. Ja. Ich möchte einfach von Menschen stehen, die meine Musik mögen, die Musik an sich mögen und die sich mit Musik auseinandersetzen und sich mit Texten auseinandersetzen und versuchen, das zu verstehen, da was zu deuten, zu interpretieren. Und nicht vor irgendeinem Publikum stehen, das ich einfach nur berieseln lassen möchte und unterhalten werden will, in der Form, dass da gerade Musik läuft und aber egal ist, was mit der Musik rübergebracht werden soll. Ja, es ist halt schon, es ist ein hartes Brot. Ich war auf irgendeinem Popkonzert, irgendwie, ich weiß gar nicht, wer das war. Das war, auf jeden Fall wurde die dann von 14-jährigen Mädels mit Teddybären beschmissen und da habe ich mir auch gedacht, das ist ja harte. Eine harte Nummer, ne? Harte Nummer, ja genau. Also Teddybären haben wir natürlich nichts gekriegt. Ja. Also, lieber Teddybären als Steine. Also. Genau. Aber ja, richtig, wie du halt sagst, ne, das Publikum ist halt schon dann halt auch was anderes. Ne? Wir suchen uns jetzt halt auch die Gigs. Im Moment sind wir natürlich noch nicht in der Lage, uns da so attitüdemäßig da die Gigs auszusuchen und zu sagen, wir spielen jetzt da nicht, weil irgendwie der Laden, da sind ja sonst nur irgendwelche Pop-Leute unterwegs oder halt... Ne, wo wir eben halt drüber gesprochen haben und also bei der Jungen Union Feier dann spielt er nicht. Wenn die, wahrscheinlich nicht, wer weiß. Wenn die meinen nächsten Urlaub bezahlen. Genau, raus an die Jungen Union. Genau. Also auch auf irgendwelchen Kreuzfahrtschiffen wäre der noch bereit. Wobei das auch lustig werden könnte. Ich meine, alte Leute haben viel Geld, den kann man bestimmt ein bisschen aus der Tasche ziehen. Ja, spiel doch mal so was von Helene Enkeltrick. Fischer. Enkeltrick. Heißt es dann im zweiten Lied. Genau, Enkeltrick hier. Ja. Enkeltrick, genau, von der Antilopengang. Der wird dann ausgepackt. Ja. Ja, genau. Ja, wir spielen noch was von euch, oder? Ja, dann hören wir doch mal Lampedusa rein. Genau, Lampedusa. Passt zur Zeit das auf jeden Fall. Klingt ja sehr, sehr politisch. Passt auch zur Zeit, ja. Straße und du schreist, du hast dem Ende entgegen. Das war die Band Carlson. Die Band Carlson ist auch hier im Studio bei Pogo Radio im Bermuda Funk. Wir sitzen noch immer hier, genau, und haben einen wunderschönen Abend mit Bier, Zigaretten, Musik und netten Gesprächen. Das Lied heißt Lampedusa. Ich habe versucht, irgendwie so auf den Text zu hören, aber ich habe da irgendwie, ehrlich gesagt, nicht so viel verstanden. Verstanden, okay. Ja. Inhaltlich gibt der Titel ja irgendwo schon her, wo es hingehen wird. Ich habe einfach probiert, weil ich jetzt Sänger und Texter auch bin, so ein bisschen diese Situation, die gerade herrscht, in Worte zu fassen, ohne da jetzt so wirklich konkret zu werden auch, weil es ein Thema ist, das von vielen auch immer nur sehr oberflächlich angeschnitten wird und es gibt viele Meinungen dazu, und was mich einfach gestört hat, ist, wie damit umgegangen wird, wie schnell sich Leute eine Meinung darüber bilden, ohne da wirklich differenziert drüber nachzudenken. Und letztlich ist es einfach so, dass man immer da steht und sich die Frage stellt, was können wir tun, was können wir machen? Und man steht aber nur da und es passiert nichts und keiner wird wirklich aktiv, außer diese Pegida-Spastis, die auf die Straße gehen und meinen, da irgendwie so einen Scheiß verbreiten zu müssen. Und das war so mehr oder weniger, das ist so die Hauptaussage dahinter. Und um den Bogen jetzt richtig zu spannen, ist es halt so, dass in dem Song selber eine Person da steht, sich das Ganze anschaut, sich die Fragen stellt und aber weinend da steht und weinend die Frage nach dem Wieso ruft. Der so ein bisschen überfordert ist. Der ist überfordert mit der Situation, genau. Der weiß nicht, wie er selbst damit umgehen soll. Der kann aber auch nicht damit umgehen, wie mit der Situation umgegangen wird. Und das ist so im Grunde das. Und da kommt ja dieser Ausschnitt in den Tagesthemen, wird berichtet, dass wieder mal ein Schiff mit 500 Toten untergegangen ist, irgendwo da zwischen Italien und Afrika. Und es wird halt so tot geredet. Es sind halt 500 Tote. Ja, ist halt passiert. Die schwimmen jetzt da irgendwo rum. Nächste Woche kommt ein neues Schiff, vielleicht kommen sie durch, vielleicht kommen sie nicht durch, und die durchkommen, die hängen dann irgendwo in Italien oder weiß ich nicht wo in Europa fest, und mit dem wird halt umgegangen, das ist halt nicht mehr menschenwürdig, und das ist halt so eine Problematik, die zurzeit im Raum steht und mit der man einfach mal viel differenzierter umgehen sollte, auch als Betrachter, und gerade wir in Deutschland, die ja so einen sehr komfortablen Stand auch haben, die Sache zu betrachten, sollten noch viel, viel öfter uns genauer belesen und drüber nachdenken. Letztens so gelesen, dass irgendwie für die Flüchtlinge irgendwie geplant ist, 3,9 Milliarden auszugeben, ne? Und im Vergleich dazu, weil mit den Zahlen kann man ja nichts anfangen. Das ist ja eine Höllenzahl. Eine Zahl im Raum, ich weiß gar nicht, wie viele Nullen oder sowas, ne? Aber für diese Abwrackprämie, 2008 war das, glaube ich, sind 5 Milliarden ausgegeben worden. Dann stellt man sich auch die Frage, ne, was hat jetzt mehr Wert? So, ja. Das ist halt, dass sich jemand sein altes Auto verschrotten lässt und dafür 1000 Euro Prämie kriegt, dass er sich ein neues kauft? Oder, ja, aber die deutsche Wirtschaft halt funktioniert halt dann wieder. Ne? Da gibt es halt wieder 2 Millionen neue Autokäufer. Paar neue Autohäuser. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Autohauseröffnung. Genau. Ganz genau. Wir haben das Ding nach der Abwrackprämie benannt. Und haben jetzt, du bist am Profi, ey. Genau, und feiern jetzt mit der Abwrackprämie diese ganzen Milliarden, die da reingeflossen sind, feiern wir jetzt endlich unsere Autohauseröffnung, ja. Ja, wie kam es eigentlich zu dem Titel Autohauseröffnung? Weil ihr, ja, würdet ihr bei einer Autohauseröffnung spielen? Nee. Genau darum geht auch tatsächlich das Video, was dazu gedreht wurde. Um vielleicht da ganz kurz auch songtechnisch ein bisschen mit Inhalt zu füllen. Also der Song, der handelt davon, dass ein gescheiterter Popstar, oder der war halt bekannt vor noch einem Jahr oder so. Durch eine Castingshow. Halt bekannt geworden ist, genau. Und der ist halt jetzt irgendwo so an dem Punkt angekommen, wo er keine Gigs mehr kriegt und wo er halt das nehmen muss, was noch so kommt. Und da muss er in diesem Zuge eben auch dann die Autohauseröffnung spielen. Ja, ich habe auch schon Costa Cordalis in der Unterwäscheabteilung vom Karstadt gesehen. Spielend. Ja. Spielen. Ja, und sein Sohn rennt jetzt durchs Fernsehen mit der Katzenberger verheiratet, ne? Oder wie läuft das? Nee, aber an dieser Stelle wegen Plastikfressen auch nochmal vielen Dank an Jörg Mechenbier, den Sänger von Love A und Schrengschränge und Lala, die uns diesen Song mehr oder weniger zur Verfügung gestellt haben. Das ist nämlich, um ehrlich zu sein, eine Coverversion von uns. Das Original kommt von Schrengschränge und Lala, die das im April auf ihrem Album Echtholz Standby veröffentlichen werden. Und der Jörg, der war so gütig, auch mit darauf zu singen, und es passt aber einfach inhaltlich alles so schön zu uns, zu dem, was wir vielleicht schon erlebt haben als Musiker vorher und auch nicht erleben wollen. Ja. Der war schon auch schon eine Sendung gewesen. Der Jörg war schon hier? Ja, cool. Ja. Das ist ein guter Freund von uns. Also an dieser Stelle liebe Grüße raus, Jörg. Der hat euch das Lied gegeben, obwohl sie es selbst noch gar nicht veröffentlicht haben. Genau, der hat uns das Lied gegeben, obwohl es noch nicht veröffentlicht war. Wir haben es jetzt vor ihnen veröffentlicht. Das ist jetzt halt blöd gelaufen für die Jungs. Aber also. Nee, wir sind echt gut befreundet mit den Schrägstrecken Lala und Jörg und Lasse auch. Deswegen ist da alles fein. Da sind alle Fronten geklärt. Und alle Bogen geglättet. Alle GEMA-Bögen ausgefüllt. Alle GEMA-Bögen ausgefüllt, ganz genau. Genau, mit der GBR alles. Festgehalten. Aber Autohauseröffnung deswegen, weil es zum einen thematisch super in den Song passte, zum anderen ist diese Eröffnung auch so symbolisch für das, was wir gerade als Band erleben, weil wir das erste Mal mit der EP jetzt nach außen treten. Und deswegen passte das einfach so gut, dass wir da gerade irgendwas nach außen tragen. Wir machen was Neues, wir eröffnen quasi Karlshorn als Band. Und diese Band vertreibt das selbst, ne? Das heißt, man kann sie bei euch auf der Webseite wahrscheinlich bestellen oder irgendwo. Genau, wir haben das, wie das für so ein kommerzielles Unternehmen üblich ist, einen Shop eingerichtet. Und dann könnt ihr das einfach bei uns über Facebook oder die Website karlshornmusik.de auf dem Shop-Button anklicken und kaufen. Ja. Oder ansonsten Spotify, Stream, iTunes, Amazon, Google Play, wie der ganze Quatsch heißt. Habt ihr selbst alles auf die Reihe gekriegt? Haben wir alles selbst auf die Reihe bekommen. Das ist mittlerweile gar nicht mehr so schwierig, so für die kleinen Bands. Einfach online meldet man sich da irgendwo an, lädt die Songs hoch und dann kann man selbst auswählen. Es ging früher noch irgendwie über Feintunes, so eine Firma, die das dann für einen gemacht hat. Ja. Die wollten dann auch nochmal irgendwie abkassieren, ne? Nur, dass sie das da reinbringen. Genau, das hat sich also alles aufgelöst. Das kann jetzt jeder selbst irgendwie sein. Es kostet schon noch einen Beitrag. Du bezahlst pauschal eine Summe X und dann bezahlst du aber einmalig diese Summe und dann sind die Songs halt in den Vertriebskanälen. Also ihr könnt jetzt auch andere Bands jetzt an der Hand nehmen und sagen, wir bringen eure Platte jetzt da auch irgendwie rein. Das können die selbst machen. Einfach. Also nee, da brauchen sie die Summe X nicht bezahlen, weil das läuft dann über euch. Das seid ihr dann automatisch dann drin, oder? Wir melden uns nicht als Band an, das ist immer... meine ich ja. Ihr seid ihr nicht als Band angemeldet, sondern als... Kleinstverlag wahrscheinlich. Das ist gar kein Verlag in dem Sinn. Das sind Aggregatoren, nennen die sich. Da meldest du dich an und dann bezahlst du halt für ein Album, was über 3 Songs hat, bezahlst du, ich sage jetzt mal, ich glaube, es waren 25 Euro. Mhm. Und dann pro Kanal, den du auswählst, nochmal 1 Euro mehr. Aber dann musst du halt, wenn du das nächste Mal Songs hochlädst, auch wieder diese pauschale Summe bezahlen. Ach so, das musst du dann immer wieder, genau, nicht nur einmalig. Genau. Ach so. Ich habe gedacht, das wäre so eine Anmeldegebühr. Ja, war schön, dass ihr da wart. Vielleicht habt ihr noch Lust, wiederzukommen, wenn ihr dann berühmt seid. Genau, wenn wir dann die Schlagermusik machen, kommen wir wieder. Ja, kein Problem. War super cool, auf jeden Fall. Danke für die Einladung. Und wenn da draußen irgendwo ambitionierte Schlagermusiker sind, macht doch mal einen Remix. Wir schicken euch gern die Files zu. Genau, oder ein Jingle fürs Bogo-Radio. Ja, genau, macht es. Kein Problem. Ja, cool. Ja, jetzt spielen wir noch ein Lied von Der Dumme August, passt auch ganz gut hier ins Programm, Thema Popmusik im Punkrock. Und zwar Dumme August ist eine Kölner Band, die auch die Bandmitglieder alle noch spielen oder gespielt haben in Punkbands und halt sich gesagt haben, jetzt machen wir mal so schöne Melodien. Sollen wir es Indie-Punk nennen? Ja, oder wie nennen wir es? Keine Ahnung. Jungsmusik für Mädchen. Egal, Jungsmusik für Mädchen, Okay, warte mal, ich habe noch ein bisschen Zeit, weil das Lied ist ganz kurz. Nee, wir spielen das jetzt. Ich sag mal tschüss, nächste Band, die kommt nächsten Montag, das sind, oder beziehungsweise beim Bermuda-Funk Mittwoch, das ist die Band Small But Angry. Von denen habe ich schon mal gehört. Ja, das sind, glaube ich, alte, stinkende Männer inzwischen. Oh je. Gott, da kommen wir auch noch hin. Ja. Okay, das war wieder Pogoradio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 17.2. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und ich sage mal tschüss. Jetzt kommt der dumme August mit Die schönsten Mädchen. Aus. Und deine Nachbarin hat wieder viel Besuch da oben. Und wieso kommt sie eigentlich nie allein durchs Treppenhaus? Deine Kollegen haben viel mehr Zeit und bessere Jobs als du. Und überall außer bei dir machen die Läden später zu. Überall außer außer bei dir machen die Läden später zu. Und du fragst dich immer wieder, und du fragst dich immer zu, warum stehen die schönsten Mädchen eigentlich immer nur am Bahnsteig gegenüber? Wie es wäre.